ich geb einfach an. Es bringt doch ein Hieb, stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zeit rum. Hast du auch kein Geld, das ist ganz egal. Bring doch mit und kümmer dich darum. Noch eine Kirche, bring doch ein Lied. Stell dich nicht so an, du stehst hier die ganze Zeit rum. Hast du auch kein Geld, das ist ganz egal. Bring doch mit und kümmer dich darum. Vielleicht allein zurück. Sie suchen noch ein Kirchlager. Ganz heimlich wartet er drauf, wenn einer zu ihm sieht. Bring doch ein Lied, stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zeit herum. Hast du auch kein Geld, das ist ganz egal. Bring doch mit und kümmer dich darum. Noch einmal, yeah, trink doch her mit, stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zeit herum. Hast du auch kein Geld, das ist ganz egal. Bring doch mit und kümmer dich darum. Noch eine Gier, bring doch eine mit, stell dich nicht so an, du steckst hey die ganze Zeit herum. Hast du auch kein Geld, das ist ganz egal.